zur Gliederung. Also ich habe in einen ersten Teil, in dem ich gerne ein bisschen erläutern würde, was ich meine, wenn ich vom Patriarchat spreche, also einige Beschreibungen zu Rate ziehen möchte. Einen zweiten Teil, wo es um Patriarchat und Kapitalismus gehen soll, wo es also ein wenig gesellschaftstheoretisch wird. Und den dritten Teil habe ich herzlich willkommen im Postpatriarchat genannt, wo es dann eben um die postfeministische Sicht auf die Patriarchatsproblematik geht. So, dann fange ich jetzt an. Also, was ist das Patriarchat? Wie Simone de Beauvoir, die Grande Dame des Feminismus sozusagen, feststellt, ist ja die Geschichte der Menschheit immer eine Geschichte des Mannes gewesen. Also wir finden männliche Werte, männliche Tugenden, männliche Herrscher und männliche Götter und Kriege, die von Männern geführt werden und Friedensschlüsse, die auch von Männern kommen. Die klassische Kritik des Feminismus daran ist, dass Frauen eben nicht die Hälfte dieser Männerwelt gehört, dass sie zwar die Hälfte der Menschheit darstellen und doch immer beherrscht gewesen sind, dass sie immer irgendwie mit dabei sind und auch mit gemeint sind und tragende und auch sogar lebenswichtige Funktionen der Gesellschaft übernehmen, ohne dass sie dies je in größerem Umfang in Machtpositionen gebracht hätte. Die Menschheit ist also in zwei Teile geteilt und Männern und Frauen ist ein bestimmter Geschlechtscharakter eigen, der ihnen bestimmte Bereiche des gesellschaftlichen Lebens zuspricht und andere versperrt. Dieses Patriarchat erlegt beiden Geschlechtern Leid und Zwang auf, in weitaus größerem Maß aber eben den Frauen, denen es nie gelungen ist, sich nachhaltig von ihrer Machtlosigkeit zu befreien. Patriarchat bedeutet also die Herrschaft von Männern über Frauen. Nun stellt sich als nächstes die Frage, was hat denn überhaupt Herrschaft mit Geschlecht zu tun? Und da würde ich mir mal die Subjektwertung der Menschen angucken, wie es in der Dialektik der Aufklärung von Adorno und Horkheimer beschrieben wird. Also laut Horkheimer und Adorno kam Herrschaft in die Welt, als die Menschen begannen, sich als der Natur gegenüberstehend zu begreifen, als sie bewusst und organisiert in die Natur eingriffen, also durch Zähmung des Feuers, Jagd, Ackerbau und Viehzucht, diese Geschichten kennt man ja, Errichtung von Siedlungen und besonders der Formierung von arbeitsteiligen Gemeinschaften, um einfach aus dem Drang heraus ihr Überleben zu sichern gegen die Übermacht der Natur. Damit entfernen sich die Menschen vom unmittelbaren Naturzusammenhang, in dem eben zum Beispiel die Tiere leben. Und dieser unmittelbare Naturzusammenhang weicht dann einem Subjekt-Objekt-Verhältnis. Also der Mensch, also mittels seiner Vernunft setzt sich der Mensch der Natur als Subjekt gegenüber und bedient sich ihrer zu seinen Zwecken. Er beherrscht sie also. Seither befinden wir uns laut Adorno und Horkheimer in einem unendlichen Dilemma. Der Mensch bekämpft die Natur, aus der er hervorgegangen ist und ohne die er auch nicht leben könnte, weil er ja durch den Körper selber Natur ist und sie schon deshalb nie vollständig überwinden kann. Und wie wiederum Sigmund Freud dazu sagt, gründet ja Kultur überhaupt auf Triebverzicht. Also Wünsche und Begierden und überhaupt die Leiblichkeit müssen kontrolliert und unterdrückt werden, um der Arbeit willen. Wozu dann wiederum Marx sagt, aber dazu komme ich dann später noch, dass es die Arbeit ist, die die Kultur aus der Natur heraus schafft. Dieser Herrschaftskonflikt, dass die schützende Zivilisation auf Gewalt gründet und ständig neu erfordert, wird dann innerhalb der menschlichen Gemeinschaft ausgetragen. Also sobald die Menschen anfangen, ihr Verhältnis zur Natur zu reflektieren, übertragen sie dieses Naturverhältnis auf ein Gewaltverhältnis zwischen den Geschlechtern. Aufgrund der Analogie zur Gebärfähigkeit der Frau wird dann die stets keimende und wuchernde Natur als weiblich interpretiert. Und während der Mann fortan als Subjekt, als Vernunft- und Geistwesen gilt, wird die Frau zur Repräsentantin der Natur, des Körpers und der Sexualität, eben zum Objekt erklärt. Folglich erhebt sich der Mann zum Herrscher und die Frau wird das zu Beherrschende. Diese Geschlechtscharaktere sind dann sowas wie der kulturelle Überbau zu dem, was in der Natur an Geschlechtlichkeit schon vorhanden ist. Sodass ich hier als erstes festhalten will, wenn von Mann und Frau die Rede ist, muss eben immer auch das Patriarchat behandelt werden. Ganz ähnlich beschreibt die Philosophin Simone de Beauvoir das Subjekt und den eigentlichen Menschen als männlich. Also dieses eigentliche Menschsein bedeutet bei ihr, sich als gesellschaftliches Wesen zu verwirklichen. Das Subjekt ist tätig, es handelt, es arbeitet, es macht sich die Welt zum Objekt, es gestaltet sie und hinterlässt in ihr seine Spuren. Das erfordert, also so im Rahmen ihrer existenzialistischen Theorie, einen Selbstentwurf. Also eine Vorstellung, wer man sein wird und wer man werden möchte. Und es erfordert Selbstmächtigkeit, also die Kraft, über sich selbst autonom zu verfügen. De Beauvoir spricht dann von der Transzendenz des männlichen Subjekts, also dem Streben, über sich selbst hinaus zu gelangen und sich die Welt untertan zu machen. Die Frau hingegen schreibt, sie ist nie Subjekt gewesen, sie verharrt in der Immanenz, also sie bleibt im Haus, in ihrem Körper gefangen, ist auf reproduktive Arbeiten verwiesen, wie Kochen, Waschen, Kinder kriegen und die sexuelle Befriedigung, vor allem des Mannes. Also Tätigkeiten, die der Fortführung der menschlichen Gattung dienen, aber eben nicht der Forderung genügen, sich als Individuum zu verwirklichen. Der Grundkonflikt der Frau liegt nach Simone de Beauvoir also darin, dass sie zwei einander widersprechenden Bestimmungen unterliegt. Einerseits der Bestimmung zum Menschsein, was verbunden ist mit Subjektstatus, dem Streben nach Freiheit und Aktivität, und der Bestimmung zum Frausein, wobei eben diese Weiblichkeit verbunden ist mit einem Objektstatus, mit Fremdbestimmung und mit Passivität. Frausein widerspricht also dem Menschsein und setzt die Frau als die Andere. Dieses Andere ist laut Simone de Beauvoir so eine identitätslogische Denkfigur, das mit dem Eigenen immer auch schon das Andere gesetzt und mit eigenen unerwünschten Eigenschaften aufgeladen wird. Dazu ein Zitat von ihr: Die Menschheit ist männlich und der Mann definiert die Frau nicht an sich, sondern in Beziehung auf sich selber. Sie wird nicht als autonomes Wesen angesehen. Das männliche Subjekt ist also nicht ohne sein anderes zu haben, ohne das weibliche Nicht-Subjekt. Also die Logik ist eben, Männer könnten nicht in die Welt hinaus, wenn nicht jemand da wäre, um ihre leiblichen Bedürfnisse zu stillen und ihre Kampfwunden zu lecken. Dieses Andere lokalisiert Simone de Beauvoir außer in der Frau auch im Juden und im Schwarzen, also Gruppen, die traditionell macht- und rechtlos sind und daher eben auch geeignet, diese Rolle des Nichtsubjekts zu erfüllen. Das klingt erstmal recht fatalistisch, aber Simone de Beauvoir ist ja dann immerhin die Begründerin des konstruktivistischen Feminismus, also eben der Mitte des letzten Jahrhunderts, der davon ausgeht, dass die Geschlechter, wie wir sie kennen, auf natürlichen Voraussetzungen beruht, also eben Leiblichkeit und Fortpflanzung, aber eben so soziale Tatsachen sind, also gesellschaftliche Verhältnisse darstellen. Dazu passt dann eben auch so dieses vielleicht berühmteste Zitat von ihr: Man wird nicht als Frau geboren, man wird dazu gemacht. Sie legt in das andere Geschlecht, also ihrem Hauptwerk, Wirkungsweisen von Sexismus dar, zum Beispiel über die Mädchenerziehung, über die eheliche Sexualität, und zeigt damit eben implizit, dass diese Zustände menschengemacht sind und verändert werden können. So, abschließend zu diesem ersten Teil würde ich kurz was über Sexismus als die patriarchale Ideologie sagen. Also das Patriarchat als gesellschaftliche Struktur bringt auf der Erscheinungsebene, also im alltäglichen Leben, den Sexismus als ideologischen Niederschlag hervor, womit dann eben alle Verhaltensweisen und Erklärungsmuster gemeint sind, die patriarchale Zustände vermitteln, sie bejahen und zementieren, und meist ganz ohne, dass der Sexist oder die Sexistin das mitbekommen würde. Wie Rassismus und Antisemitismus handelt es sich dabei also um Schmiermittel, um den vergesellschafteten Individuum das Leben im Hier und Jetzt erträglich zu machen und Widersprüche, die mit diesen Geschlechtscharakteren zusammenhängen, aufzulösen. Es gibt, man kann vielleicht so zwei klassische Vorgehensweisen des Sexismus festhalten. Zum einen die Reduzierung der Frau auf ihre Sexualität und ihre angenommene körperliche Schwäche. Und zweitens das Absprechen von Logik, Vernunft und gesundem Menschenverstand. Also eben getreu der Maxime, dass der Mann der beherrschende Geist und die Frau der beherrschte Körper ist. Beide Strategien rauben ihr den Status eines eigenmächtigen Subjekts und machen sie zum Objekt von Herrschaft. Also Sexismus dient dabei der Erniedrigung der Frau perfiderweise aber eben auch dazu, sie in ihrer Erniedrigung zu erhöhen und zu verehren, indem man ihr zum Beispiel Dinge abnimmt, die jedem Menschen zuzutrauen wären oder ihr Wohlwollen und Intuition zuspricht, da ihr schon die Vernunft fehlt. Sexismus hat also gesellschaftsstabilisierende Wirkung, da eben Geschlecht eine der wichtigsten Identitäten ist, die man dieser Gesellschaft hat und auf die man auch nicht verzichten kann. Also egal, wie dreckig es einem ökonomisch geht, ist es ja dann immer noch eine zuverlässige Erleichterung, sich immerhin als richtiger Mann oder richtige Frau verorten zu können. So konstatiert zum Beispiel die britische Feministin Natasha Walter, dass in Zeiten ökonomischer Instabilität, also wie auch jetzt, sich die Geschlechterrollen verfestigen. Also sie sagt, dass die Rollenbilder vor allem für Mädchen jetzt wesentlich repressiver sind als so in den 70er und 80er Jahren. Also dass Mädchen über diesen Prinzessinnen- und Barbie-Scheiß halt recht früh und eindrücklich lernen, wie ein Mädchen zu sein hat und wie nicht. Eng verwandt mit dem Sexismus ist dann die Homophobie als Ideologie besonders des männlichen Subjekts. Also laut sexistischer Logik ist eben ein Mann, wer sexuelle Herrschaft über Frauen ausübt, und ein Mann, der Männer liebt, kann eben keine sexuelle Herrschaft ausüben nach dieser Logik und kann deshalb auch kein richtiger Mann sein. Genauso wie eine Frau, die Frauen liebt, sich sexuell also nicht beherrschen lässt, eben keine richtige Frau sein kann. Und ja, dasselbe Problem verhandelt dann quasi die Transphobie, dass auch bei nicht eindeutiger Geschlechtsidentität eben diese patriarchale Logik vom beherrschenden Mann nicht aufgeht. So, dann komme ich jetzt zum zweiten Teil, Patriarchat und Kapitalismus. Also nachdem jetzt quasi festgestellt ist, dass der Mann von alters her das Subjekt der Geschichte ist, will ich jetzt ausführen, dass sich im Kapitalismus dann ein bestimmtes Verständnis von Subjektivität findet, nämlich das bürgerliche Subjekt. Die These, die ich jetzt entwickeln möchte, lautet dann, dass es keinen Kapitalismus ohne bürgerliches Subjekt gibt und eben kein Subjekt ohne Frauenunterdrückung. Mit dem Ergebnis, dass das Patriarchat in der kapitalistischen Gesellschaft zum Strukturprinzip avanciert. Im Zusammenhang damit soll dann das Paradox verhandelt werden, dass Männerherrschaft im Kapitalismus abstrakt ist, also apersonal, aber dennoch von konkreten Männern ausgeht. Also Männer haben keine formale Vorherrschaft mehr und begleiten dennoch herrschende Positionen. So, zuerst kurz zum Kapitalismus als abstrakte Herrschaft. Herrschaft ist, wie Marx eben feststellt, über den Tauschwert vermittelt, also die Menschen produzieren über Lohnarbeit Wert, den sie in Form von Geld gegen das Lebensnotwendige eintauschen können. Und wer die Produktionsmittel besitzt, herrscht über andere, die auf diese Produktionsmittel angewiesen sind, um Wert hervorbringen zu können und die eben selber nichts weiter haben als ihre Arbeitskraft, die sie zum Markt ertragen können. Der Wert ist demnach ein abstraktes Prinzip, das Herrschaft vermittelt. Aber wir haben es eben hier nicht mehr mit einem direkten Herrschaftsverhältnis wie zwischen Sklavenhalter und Sklaven zu tun. Dass er dann eben so aussieht, dass der Sklave seinem Herrn mit Leib und Seele und ohne eigenes Zutun angehört. Der Arbeiter hingegen verkauft seine Arbeitskraft und nicht sich selber, und zwar eben zeitlich begrenzt und zu Bedingungen, die der Markt bzw. staatliche Regulierungen diktieren. Dadurch passt dann Kapitalismus auch ganz gut mit Demokratie zusammen, denn auf dem Markt treten sich die Menschen als grundsätzlich Freie und Gleiche gegenüber, eben als bürgerliche Subjekte, die unterschiedslos denselben abstrakten Gesetzen gehorchen. Und damit einher geht das bürgerliche Glücksversprechen, dass das Subjekt eben durch eigene Kraft und Anstrengungen zu Erfolg gelangen könnte, was halt auch ein historisches Novum ist. So. Diese Kapitalismusanalyse, dass eben der Wert das entscheidende Moment im Vergesellschaftungsprozess ist, wird von der marxistischen Feministin Roswitha Scholz, die ja hier auch schon an dieser Stelle gesessen hat, auf das Geschlechterverhältnis bezogen. Sie beschreibt den Kapitalismus als warenproduzierendes Patriarchat, das eben auf einem Wertabspaltungsverhältnis beruht. Also alles, was den Wert ausmacht, wird auf den Mann abonniert, wie Lohnarbeit, das Geld verdienen, aber eben auch Subjektstatus, begriffliches Denken, Aktivität, kulturelle und politische Tätigkeiten, also alles, was die öffentliche Sphäre ausmacht. Alles, was darüber hinaus notwendig ist, aber nicht verwertbar ist, wird dann auf die Frau abgespalten. Hausarbeit und Kindererziehung, damit verbunden eben der Objektstatus, Sinnlichkeit und Körperlichkeit, Gefühle, Passivität, Natürlichkeit, das Kümmern und Pflegen, also eben diese Privatsphäre. Diese Sphärentrennung ist dann quasi das Wesentliche, was den Kapitalismus ausmacht. Also Scholz sagt in Kürze, der Kapitalismus funktioniert, weil der Mann produziert und die Frau reproduziert. Damit schreibt der Kapitalismus patriarchale Geschlechterrollen fest, die es eben schon lange vorgegeben hat, aber nur nicht in dieser Eindeutigkeit und Unentrinnbarkeit. Die Frauenunterordnung wurde eben im 18. 19. Jahrhundert in eine strenge Form gegossen im Rahmen einer totalen Vergesellschaftung, die historisch neuartig war, eben der kapitalistischen Vergesellschaftung. Und die Rolle der Frau darin wird bestimmt durch ihre genau umgrenzten Funktionen in der bürgerlichen Kleinfamilie, in der der Vater arbeitet und die Mutter sich um den ganzen Rest kümmert. So, ich würde jetzt nochmal versuchen, den Unterschied zwischen abstrakter Arbeit und vormodernen Formen der Arbeit zu verdeutlichen, weil das, denke ich, recht wichtig für die Analyse ist. Also abstrakte Arbeit, also Lohnarbeit, wird eben des Lohnerwerbs wegen verrichtet. Sie sieht von Inhalt und Gestalt der Tätigkeit ab. Sie ist dem Arbeiter nicht unmittelbar nützlich, sondern er steht zu ihr in einem entfremdeten Verhältnis. Und doch bestimmt sie sein gesamtes gesellschaftliches Dasein. Die abstrakte Arbeit schließt alle anderen Tätigkeiten aus, also eben Essen, Schlafen, Erholen und den Umgang mit Freunden und der Familie. Sodass sich als Pendant zur Arbeitszeit dann eben historisch die Freizeit herausgebildet hat, von der es dann auch in vormodernen Zeiten gar keinen Begriff gegeben hat. Die Freizeit also alle Zeit, in der nicht gearbeitet wird und worin dann die Abspaltung ihren Platz findet. Sie ist schon allein deswegen nötig, um eben das Geld ausgeben und den Konsum der produzierten Waren zu gewährleisten, damit eben der Warenkreislauf erhalten bleibt. Auf die Freizeit verlegte Reproduktionstätigkeiten wie Kochen, Wäsche waschen, Beziehungspflege gelten, weil sie nicht bezahlt werden, nicht als Arbeit, also sodass man dann eben es mit der paradoxen Situation zu tun hat, dass das Funktionieren unserer Gesellschaft zu einem großen Teil auf unentgeltlicher Hausarbeit und ehrenamtlicher Tätigkeit beruht, also gerade eben auf jener weiblichen Sphäre, die gesellschaftlich abgewertet wird, weil sie kein Geld einbringt. Seit Marx hat sich nun die Lohnarbeit ganz schön gewandelt. Also die heutigen prekären Beschäftigungsverhältnisse, mit denen wir es so oft zu tun haben, verwischen halt oft die Grenzen von Arbeits- und Freizeit, was eben früher nicht der Fall war, indem dann zum Beispiel die freiberufliche Arbeitnehmerin den ganzen Tag lang zumindest telefonisch auf Abruf bereit sein muss und dann beim Socializen mit Kollegen oder potenziellen Auftraggebern in ihrem Lieblingscafé gar nicht mehr sagen kann, ob sie gerade arbeitet oder nicht. Also die Sphären werden nicht mehr klar getrennt und es ist dann unmöglich, nach der Arbeit nach Hause zu gehen und dort ein Privatmensch zu sein, der dann eben zumindest feierabends nicht mehr auf der Suche nach besseren Verwertungsmöglichkeiten ist und eben auch den Anspruch erheben könnte, wenigstens abends und am Wochenende bei sich selber zu sein und den ersehnten Zustand der Nichtentfremdung zu erreichen. Dieses ideologische Versprechen, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein, ist ja eben immer schon ideologisch, weil es eben nicht eingelöst wird, da die Freizeit letztlich der Erholung von der Arbeit und der Vorbereitung auf neue Arbeitsleistungen dient, weil sie eben Abspaltungsprodukt ist und keine ganze und unzerrissene und ganzheitliche Existenz. Aber trotzdem ist es halt so ein Unterschied, diese vermischten Sphären, da ja bei einem gewerkschaftlich oder sozialstaatlich geregelten Arbeitstag so das Bewusstsein erhalten bleibt, dass es noch was anderes als Arbeit gibt. Also einen vom direkten Verwertungszwang freien Bereich, in dem dann geprasst und genossen und auch auf die Arbeit geschimpft werden darf. Die postmoderne Vermischung von männlicher Lohnarbeit und weiblichen reproduktiven Tätigkeiten hingegen verschleiert dann das Ausmaß des persönlichen Ausgebeutetwerdens und erklärt permanente Selbstdisziplinierung und Arbeitsbereitschaft zur Selbstverständlichkeit für alle. Also ich wollte jetzt mit diesem Exkurs nochmal betonen, dass so diese Kritik am Patriarchat meines Erachtens einhergehen muss mit einer Kritik am Joch der abstrakten Arbeit, die auf der Erkenntnis basiert, dass Arbeit oder abstrakte Arbeit nur möglich ist als ein patriarchales gesellschaftliches Verhältnis. Hier ist vielleicht schon ein bisschen deutlich geworden, dass die Wertabspaltung als Formprinzip impliziert, dass so in gewissem Maße von konkreten Männern und Frauen abstrahiert werden kann. Also Wertschöpfung vollzieht sich zwar als männliches Prinzip, kann aber auch von Frauen praktiziert werden. Also Männer und Frauen sind gleichermaßen dem Wertgesetz unterworfen und stehen sich eben auch juristisch ja seit einigen Jahrzehnten als Freie und Gleiche gegenüber. Daraus folgern einige Theoretiker, Christoph Türke ist dafür ein Beispiel, ein emanzipatorisches Potenzial des Kapitalismus. Also sie sagen, wie dann so das traditionelle Abhängigkeitsverhältnis des Bauern zum Feudalherrn abgeschafft ist, so werden im Kapitalismus auch die patriarchalen Abhängigkeiten der Frauen von den Männern abgeschafft. In dieser Lesart sind dann so Diskriminierungen, die noch bestehen, lediglich Überreste und der gesellschaftliche Trend würde so zur völliger Nivellierung der Geschlechter gehen, wenn auch so in einem schlechten Sinn, also im Sinne einer Verwurstung alles verfügbaren Menschenmaterials zum Zweck der Wertschöpfung. Dieser Nivellierungsthese kann man mit Scholz entgegnen, dass obwohl das Patriarchat im Kapitalismus sich als überpersönliches Herrschaftsverhältnis dasteht, es weiterhin konkreter Männer- und Frauenbedarf, dass der Kapitalismus eben notwendig am Zweigeschlechtermodell und an der Männerherrschaft festhält. Eben solange Wert erzeugt wird, muss eben auch abgespalten werden und braucht es Frauen und Frauenunterdrückung. Scholz sieht hier ganz ähnlich wie Simone de Beauvoir Parallelen zu Rassismus, Antisemitismus und Antiziganismus. Also sie sagt auch, der faule, dem Müßiggang ergebene, lüsterne Schwarze und der zur ehrlichen Arbeit ganz unfähige Jude würden eben die Abspaltung repräsentieren und als notwendige Feindbilder immer wieder aus der kapitalistischen Gesellschaft hervorgehen. Nun ist es ja leicht zu beobachten, dass sich innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft nicht nur die Arbeitsverhältnisse gewandelt haben, sondern auch, dass die Geschlechterrollen sich ganz schön geändert haben, ohne aber, dass dieses Prinzip vom Wert und seiner Abspaltung sich geändert hätte. Also es zeigt dann solche Ergebnisse, die Scholz so die Verwilderung des Patriarchats nennt, eben die doppelte Vergesellschaftung der Frau, was eben bedeutet, dass die Lohnarbeit der Frau nicht die Hausarbeit, Kindererziehung und Beziehungspflege ersetzt, sondern hinzukommt. Also was eben zeigt, dass Frauen dem abgespaltenen Bereich nicht entkommen können, auch wenn sie heutzutage selbstverständlich arbeiten gehen. De Beauvoir bringt das dann so auf den Punkt, auf jeden Fall will die berufstätige Frau ihr Vorwärtskommen mit rein weiblichen Erfolgen in Einklang bringen. Also sie will es nicht nur, sie hat einfach keine andere Wahl. Sie steht weiterhin vor der unlösbaren Aufgabe, Subjekt und Nichtsubjekt zu sein, gleichzeitig selbstbestimmt zu sein und Objekt von Herrschaft. Das führt dazu, dass Frauen dass es für Frauen unabdingbar ist, ihre Attraktivität zu erhalten, dass sie auch im Beruf nicht so kompetent und unabhängig wirken dürfen, ohne sanktioniert zu werden, dass sie sich in der Berufstätigkeit die Frage gefallen lassen müssen, ob die Familie nicht darunter leidet und dass Frauen vielfach Teilzeit arbeiten und danach die Gören den Haushalt zu rocken, während der Mann Hauptverdiener ist. Also die ökonomische Abhängigkeit der Frau vom Mann hat kein Ende gefunden, gerade wenn dann Kinder hinzukommen und eben so die üblichen familiären Strukturen sich ausbilden. Wenn heute Kinder, Alte und Kranke eben nicht mehr von der Hausfrau betreut werden, sondern dafür in öffentlichen Einrichtungen, werden sie eben dennoch von Frauen versorgt, die sehr oft in diesem Tätigkeitsfeld arbeiten. Also die zunehmende Verwertung des eigentlich reproduktiven Bereichs erfolgt eben auch nicht geschlechterneutral. Die Vormundschaft des Vaters und Ehemanns ist dann so einer indirekten Männerherrschaft gewichen, in der Frauen dann immerhin ihren Partner oder ihre Partnerin und die Art ihres Einkommens wählen können. Also das sind eben die kapitalistischen Freiheiten, die ich auch nicht kleinreden will. Und ich denke, es ist auch am Platze, froh zu sein für den relativ freundlichen historischen Augenblick, in dem wir leben, so verglichen mit aktuellen Ausformungen des Patriarchats in anderen Teilen der Welt. Aber ich halte es für eine Fehlinterpretation, dass der Kapitalismus uns vom Patriarchat befreit hat. Und würde da eher sagen, dass die Gefahr des Backlashs, also des Rückfalls in traditionelle Unterdrückungsformen, durchaus vorhanden ist. So, um das ein bisschen anschaulicher zu gestalten, möchte ich jetzt was über die Vermittlung des warenproduzierenden Patriarchats über die geschlechterspezifische Sozialisation sagen. Also die Vergesellschaftung erfolgt eben über Sozialisation, also die Heranziehung und Einpassung der Individuen in die Gesellschaft. Und nun verhält es sich ja so, dass seit Jahrtausenden Menschen unverdrossen in Männer und Frauen sozialisiert werden, dass die gesamte familiäre, schulische und mediale Erziehung darauf hinausläuft, dass spezifische männliche und weibliche Verhaltensweisen vermittelt werden. Eben nicht nur Verhaltensweisen, sondern auch Denkweisen, Interessenlagen bis hin zu Gangarten und eben last but not least dem heterosexuellen Begehren. Ich denke, dass es kein Zufall ist, dass in der Zeit der Aufklärung, also des einsetzenden Kapitalismus, wieder angefangen wurde, über Erziehung als so eine bewusste und zielgerichtete Sozialisation nachzudenken, dass eben zeitgleich mit der Beherrschung der Affekte, die der kapitalistische Arbeitsprozess erfordert, Jungen dazu gebracht werden, ihre Körperkraft zu kontrollieren und zu effektivieren und sich von Emotionalität abzuschirmen, und andererseits das Mädchen seit dem Lernen sich aufopfern, bedürfnislos, süß und hilflos, also begehrenswert zu geben. Die geschlechterspezifische Sozialisation ist also notwendige Bedingung der kapitalistischen Gesellschaft. Also Jungs lernen, grob gesagt, sich und andere zu beherrschen und Mädchen sich beherrschen zu lassen. Dazu ein ganz erhellendes Zitat von der amerikanischen Soziologin Eva Illou: Weil Weiblichkeit im Großen und Ganzen über die Zurschaustellung von Abhängigkeit definiert ist, sind Machtunterschiede im tiefsten Grund der Begierden und der Erotik von Männern und Frauen angesiedelt. Also wird das Beherrschtwerden eben erotisiert, im Mädchen wird dann die Sehnsucht nach dem Traumprinzen geweckt, der auf dem weißen Ross daherkommt und alle emotionalen, erotischen und finanziellen Bedürfnisse stillt. Diese Sozialisation macht Männer und Frauen quasi zu unvollständigen Individuen. Also Frauen, die nicht den Ehrgeiz und das Selbstvertrauen aufbringen, einfachste technische Verrichtungen zu erlernen, von denen wir immerhin völlig abhängig sind, und Männer, die nur wenig empathiefähig sind und nicht in der Lage, sich um ihre körperlichen Bedürfnisse zu kümmern. Diese Tendenzen legen dann in Beziehungen zwischen Männern und Frauen die traditionelle Arbeitsteilung nahe und kettet die Einzelnen gerade in den intimsten Verhältnissen an ihre Geschlechtercharaktere. Heutzutage läuft Sozialisation ja immer mehr über Konsumprodukte, die auch immer mehr eindeutig Jungen oder Mädchen zugeordnet sind. Also plakativ gesagt kann man sagen, sie kommen entweder blau und im Piratendesign einher. Also man hat hier eben so eine Verherrlichung von Gewalt und Rücksichtslosigkeit und eben gerade nicht sozialen Tugenden. Oder sie sind rosa mit Prinzessinnen drauf, was dann neben der klassischen Barbie halt so der Lilifee und Hello Kitty Schund ist. All diese Konsumprodukte vermitteln eindeutige Botschaften, also das Streben des Subjekts nach Transzendenz, also darüber, sich in der Welt zu verwirklichen, wird bei Jungs durch Abenteuer und handwerkliche Bezüge gefördert und bei Mädchen unterdrückt, indem sie eben darauf verwiesen werden, sich um ihre Haare und ihre Klamotten und ihre Puppen und Pferde zu kümmern. Und obwohl Selbstverwirklichung im Kapitalismus über Arbeit funktioniert und die meisten Frauen arbeiten, werden hier in frühen Jahren die Weichen gestellt, dass eigentlich was ganz anderes erstrebenswert ist als diese Selbstverwirklichung, nämlich Liebe und Sicherheit und Schönsein. War ein guter. Und auch das vollzieht sich größtenteils unbewusst und unbeabsichtigt und teils entgegen eigener emanzipatorische Überzeugungen. Also die fortschrittlichen Eltern sind meistens der Meinung, ihren Jungen und ihr Mädchen genau gleich erzogen zu haben, wobei unbeachtet bleibt, dass der Bruder dann doch mit viel weniger Nachdruck zur Hausarbeit herangezogen wurde, dass er keine feinen Kleider anhatte, auf die er aufpassen musste, und dass er eben meinetwegen vom Onkel zum Bauen und Fußballspielen aufgefordert wurde. Zusammenfassend könnte man sagen, dass so die Unterwerfung und Anpassung an die Erfordernisse des Marktes sich bei Frauen auf einer ganz anderen Sozialisationsgrundlage als bei Männern vollzieht, weswegen Frauen eben dort auf dem Arbeitsmarkt mit vielen strukturellen und vor allem verinnerlichten Nachteilen zu kämpfen haben. Es handelt sich eben um den alten Widerspruch zwischen Sozialisation und Selbstverwertung auf dem Arbeitsmarkt. Die Ergebnisse sind ja auch bekannt, also dass Frauen immer noch wesentlich schlechter bezahlt werden. dass der rücksichtslose und eben auf den eigenen Vorteil bedachte Konkurrenzkampf ihnen weniger zu liegen scheint, dass sie nach wie vor in soziale, pädagogische, künstlerische und pflegerische Berufe strömen, die wiederum schlecht bezahlt werden, weil gesellschaftliche Anerkennung im Kapitalismus eben an wirtschaftlichen Ertrag gekoppelt ist. Und ist ja nach wie vor so und wird dann auch in diesen Quotendiskussionen immer wieder thematisiert, dass in den oberen Etagen von Politik und Wirtschaft weiterhin hauptsächlich Männer sitzen. Freilich gibt es prominente Gegenbeispiele von erfolgreichen Frauen, auf die dann immer wieder hingewiesen wird, wie jetzt die Kanzlerin oder die berühmte Elisabeth I., von denen ich dann sagen würde, dass sie die These vom Patriarchat nicht widerlegen, sondern dass sie eben als Ausnahmen gerade die Regel offenbaren. Also wenn man sich jetzt Merkel anguckt, also ähnlich wie Margaret Thatcher, die ja, also um noch ein anderes weibliches Regierungsoberhaupt zu nennen, Merkel als Christdemokratin glänzt ja nun nicht gerade so durch übermäßiges Engagement für Frauenthemen. Und wenn man halt ihre Politik scheiße findet, ist es immer noch ein leichtes, über ihre Frisur oder ihren Bläser herzuziehen oder ihr mangelnde Attraktivität zu attestieren, also sie in die Weiberecke zurückzustellen. So vor allem in den ersten Amtsjahren fand ich das schon krass, was da für ein Spott auf sie niederprasselte. Um halt noch auf ein vor- oder frühkapitalistisches Beispiel zurückzukommen, also eben die berühmte Elisabeth von England hat eben auf ihren Thron verzichtet, um ihre, auf Heirat verzichtet, wollte ich sagen, auf den Thron ja gerade nicht, also hat auf Heirat verzichtet, um ihre Macht zu erhalten und ging dann eben als eiserne Jungfrau, die ein riesiges Reich beherrschte, in die Geschichte ein. Was eben auch verdeutlicht, dass Frauen in Ausnahmesituationen und durch Vermännlichung zu Erfolg gelangen. Und doch darf eben die Weiblichkeit in Erfolgsposition nicht allzu sehr verleugnet werden. Also erfolgreiche Frauen haben es immer in so einem schwierigen Balanceakt zwischen Aneignung der männlichen Normen, was eben Leistungsorientiertheit ist, Durchsetzungsfähigkeit und Konkurrenz zu tun und den Erwartungen dabei fraulich attraktiv zu bleiben und auch als Chefin charmant rüberzukommen. So, zum Abschluss für diesen Teil würde ich mal noch beispielhaft für diesen Knotenpunkt von Patriarchat und Kapitalismus die Zurichtung der weiblichen Körper nennen, die global zunimmt. Wie die Psychoanalytikerin Susi Orbach beschreibt, dringt der kapitalistische Vergesellschaftungsprozess in jeden Winkel der Welt, sodass mittlerweile keine Frau mehr auf der ganzen Welt mehr von den Auswirkungen des warenproduzierenden Patriarchats verschont bleibt. Dank dem allgegenwärtigen männlichen Blick der Kulturindustrie, also in Filmen, Zeitschriften, Musik und der Ästhetik auch von Werbung, verbreitet sich so ein verheerendes Schönheitsideal, dass überall auf der Welt die Frauen eben damit konfrontiert sind, dass sie schlank, großbusig, schmalnasig, langmähnig und weißhäutig sein müssen, auch in Gegenden der Erde, wo vorher vielleicht ganz andere patriarchale Zwänge und Schönheitsbilder geherrscht haben. Ja, so ein paar Beispiele, die da nahe liegen, wären vielleicht, dass sich in Nigeria viele Frauen, die sich leisten können, das Gesicht so mit Bleichmitteln bleichen, die halt meist gesundheitsschädlich sind, dass in den USA schwarze Frauen sich häufig die Haare glätten, also eben um das europäische Schönheitsvorbild zu erfüllen, dass junge Koreanerinnen sich ganz häufig die Lider straffen lassen, um ihr Auge europäischen Standards anzugleichen und dass schlussendlich das Brustvergrößerung und Fettabsaugung mit einem Anteil von 40% die unerreichte Spitze der plastischen Chirurgie bilden. Ein einleuchtendes Beispiel von der Orbach, die dieses verheerende Schönheitsideal anprangert, ist eben auch, dass auf den Fidschi-Inseln wenige Jahre nachdem dort 1995 das Fernsehen eingeführt worden war, eben auch die Magersucht Einzug hielt, die vorher ganz unbekannt gewesen war. Diese Beispiele zeigen, denke ich, ganz eindrücklich, dass dank der weiblichen Sozialisation so ein zwanghafter Umgang mit Essen und überhaupt ein krass instrumentelles Verhältnis zum Körper für die meisten Frauen selbstverständlich ist und dass sie eben versuchen, sich das bürgerliche Glücksversprechen auf diese Weise zu erfüllen. Der Körper wird dann halt, wie Alice Schwarzenegger gesagt hat, zur Ersatzwelt des Individuums, worüber sich die in ihren Möglichkeiten eingeschränkte Frau zu verwirklichen sucht. So eben zum Beispiel die Iranerin, die ja von politischer und ökonomischer Selbstverwirklichung wirklich nur träumen können, Vorreiterin in Sachen Schönheits-OPs sind und trotz größter Gefahren durch die Sittenpolizei heimlich Miniröcke anziehen und das eben als Verwirklichungsfeld und Verwirklichungsfeld nur noch zur Verfügung haben. So, jetzt komme ich zum dritten Teil. Herzlich willkommen im Postpatriarchat. Fragezeichen. Zur Zeit der zweiten Frauenbewegung, die sich ab 1968 konstituierte, war es selbstverständlich, das Patriarchat zu beschimpfen und die männliche Herrschaft als Urgrund der Frauendiskriminierung zu sehen. Anklagepunkte der zweiten Frauenbewegung gegen das Patriarchat waren zum Beispiel eben eine Kritik des Schönheitsideals, also diese unablässige Sexualisierung von Frauenkörpern und die Reduzierung von Frauen auf ihre Körperlichkeit. Es wurden fortgesetzte patriarchale Zustände in Familien und Liebesbeziehungen kritisiert, also Liebesbeziehungen vornehmlich zwischen Männern und Frauen natürlich, wobei dann vor allem so Beobachtungen getroffen wurden, dass sexuelle Freizügigkeit bei Männern und Frauen immer noch sehr unterschiedlich bewertet wird, dass Statistiken komische Tatsachen ausspucken, wie dass Ehen- und Langzeitbeziehungen wohl am besten funktionieren, wenn der Mann das höhere Einkommen und den höheren Bildungsgrad aufweist. Also dass anscheinend bei Frauen der Erfolg ihrer Attraktivität entgegenwirkt, dass der Versorgeraspekt weiterhin eine Rolle spielt und eben auch eine Rollenverteilung, die es nahelegt, dass Frauen spätestens, wenn ein Kind kommt, ihre Karriere fahren lassen und wie eh und je das Hausmutchen spielen und später Probleme haben, wenn sie es dann doch nochmal mit der Karriere probieren. Weitere Anklagepunkte der zweiten Frauenbewegung waren juristische Benachteiligung der Frau auch in der Demokratie, also die weiterhin bestand, obwohl ja seit 1949 in beiden deutschen Staaten es ja eine grundsätzliche Gleichberechtigung gibt. Also im Westen durften Frauen beispielsweise bis in die 70er nur arbeiten, sofern sie nicht ihren Haushalt vernachlässigten. Und andernfalls durfte der Ehemann hingehen und den Job kündigen. Und bis 1997 wurde eben Vergewaltigung in der Ehe nicht als Vergewaltigung bestraft. Wobei zu beachten ist, dass Vergewaltigung ein ganz zentraler Ausdruck patriarchaler Herrschaft darstellt. Und es kommen ja auch immer wieder Geschichten ans Tageslicht, wie zum Beispiel in der Kachelmann-Affäre, dass es bis heute eine ganz gravierende Entscheidung für eine vergewaltigte Frau ist, ob sie Anzeige erstattet, dass also Anwälte und auch Frauenvereine davon abraten, weil es eben eine furchtbare Tortur innerhalb der nach wie vor männlich dominierten Justiz darstellt. Also eine Kritik, die ja dann letztlich in die Definitionsrechtsdebatte mündete. Weiterhin angeklagt wurde die Existenz des Paragraphen 218, also Schwangerschaftsabbruch gilt ja noch immer trotz großen feministischen Engagements als rechtswidrig, also der Staat behält sich hier die Verfügungsgewalt über den weiblichen Körper vor. Und auch thematisiert wurde so die Marginalisierung von Frauen in vielen Bereichen. Zum Beispiel, dass es bis heute fast nur männliche Helden im scheinbar geschlechtsneutralen Kinderbüchern gibt. Die patriarchale Sprache wurde aufs Korn genommen, die Männlichkeit zum grammatischen Normalfall macht und Frauen immer irgendwie mitmeint, was ja dann zu solchen feministischen Innovationen geführt hat, wie dem Bin-I und der Gender Gap. Und letztlich eine Tatsache, die auch immer wieder festgestellt wurde, ist so, die massenhafte Vergewaltigung in Kriegen von Frauen durch Soldaten, die auch immer und überall zu passieren scheint und auch heutzutage durch europäische Blauhelmsoldaten in Afrika vor sich geht, wo ja auch erstmal Verwunderung darüber herrscht, dass das ja ganz normale Männer sind, die hier und heute in unserer gleichberechtigten Welt aufgewachsen sind. Seit den 90ern wird nun die zweite Frauenbewegung durch die dritte Frauenbewegung abgelöst. Der Feminismus weicht dem Postfeminismus. Dabei ist zu beachten, dass Postfeminismus meist so eine polemische Fremdbezeichnung ist für Vertreterinnen der verschiedenen Gender- und Queer-Theories und entsprechende kulturindustrielle Produkte. Also in dieser Benennungsweise schließe ich mich jetzt an und meine halt die ganze Stange von Judith Butler über die Alpha-Mädchen bis Charlotte Roach und Beatrice Preciado, also was halt sehr über einen Kamm geschoren ist, aber das Einigende an ist eben die Ablehnung der Patriarchatsthese. Es wird dann nicht nur das Patriarchat zum alten Hut bzw. für überwunden erklärt, sondern am liebsten gar nicht mehr von Männern und Frauen gesprochen. Stattdessen werden Differenzen betont, eine Vielfalt von Geschlechtern und von Herrschaft und von Herrschafts- und Machtbeziehungen und ihren jeweiligen Ausdrucksweisen. Die Ironie der feministischen Geschichte ist dabei, dass hier der Subjektbegriff, der darin so wichtig ist, hier eine neue Bedeutung erhält. Also statt eben das Subjekt in einem objektiven gesellschaftlichen Zusammenhang zu sehen, wird in einer Subjektivität das Wort geredet, die das Subjekt zum reinen Individuum verklärt, in völliger Eigenheit. Man konzentriert sich auf Unterschiede und Partikularitäten, statt eben die Gesellschaft als Ganzes noch weiter in den Blick zu fassen. Es findet da ein, wie ich auch finde, recht unbeschwerter Müttermord statt. Also in Diskussionen ist es, wie ich erfahren habe, so häufig völlig selbstverständlicher Konsens, dass man die Schwarzen scheiße zu finden habe, also auch oft ohne Kenntnis ihrer Schriften und Verdienste. Womit man sich dann, habe ich immer den Verdacht, diesem sexistischen Urteil anschließt, dass eben klassischer Feminismus unattraktiv ist und nervt, wenn er auf den Rechten der Frauen beharrt und sich dabei unnachgiebig und wenig charmant gibt. Also ich würde stattdessen einem radikalen Feminismus auf materialistischer und universalistischer Grundlage das Wort reden wollen. Und diese Grundlage ist eben die Patriarchatsthese. Um das ein bisschen auszuführen. Mit Materialismus meine ich, das Geschlecht immer als ein gesellschaftliches Verhältnis zu sehen ist, das auf Naturbeherrschung gründet. Also de Beauvoir hat ja dann diese berühmte Unterscheidung zwischen Sex und Gender gesetzt, dass es eben ein natürliches und ein soziales Geschlecht gebe. Sie macht das recht unbeschwert und verweist halt, was das Sex angeht, auch gerne aufs Tierreich und stellt dann so Sachen fest, dass Tierweibchen generell schwächer sind als die Männchen und damit mit der Last der Fortpflanzung geschlagen sind und bei der Begattung die passive Rolle einnehmen und baut dann da irgendwie die Genderrolle drüber. Judith Butler hat insofern recht, als man halt über den Körper und die Sexualität nichts aussagen kann, was nicht bereits gesellschaftlich gefärbt wäre. Es macht eben gar keinen Sinn zu fragen, was am Geschlecht Natur ist und was Gesellschaft, da eben das Natürliche am Geschlecht immer gesellschaftlich vermittelt ist. Aber an Butler muss dann wiederum kritisiert werden, dass sie Natur überhaupt verabschiedet. Also laut der dekonstruktivistischen Annahme wird ein Geschlecht eben nicht durch ein Naturverhältnis, sondern durch den Diskurs über Geschlecht hervorgebracht, ist eben auch immer schon Gender. Also mit der Gegenüberstellung von Sex und Gender fällt dann die Gegenüberstellung von Natur und Gesellschaft. Jutta Sommerbauer, also eine Kritikerin des postmodernen Feminismus, die darüber ein sehr kluges Buch geschrieben hat, Differenzen zwischen Frauen, kritisiert daran, dass hier soziale Verhältnisse auf eine diskursive, also sprachliche Ebene verschoben werden, womit eben auch Aussagen über Wahrheit und Wirklichkeit einfach sinnlos werden. Sie stellt dann so eine Tendenz fest, Ungerechtigkeiten diskursiv auflösen zu wollen, statt sie abschaffen zu wollen, eben vor allem durch Sprachregelungen, was dann, denke ich, eine gesellschaftskritische Absicht manchmal geradezu sabotieren kann. Es bringt halt nichts, so das Wort Frauen in Anführungszeichen oder mit Smiley dahinter oder mit Sternchen zu schreiben, um halt bloß nicht die Repression, die dahinter steckt, zu reproduzieren, sondern Benachteiligungsverhältnisse wie die Frau als gesellschaftliche Wirklichkeit müssen eben klar benannt und kritisiert werden. Dazu hat de Beauvoir schon 1949 gesagt, die Verneinung, dass es heute Juden, Schwarze oder Frauen gibt, ist für die Betroffenen keine Befreiung, sondern eine unredliche Ausflucht. Dieser queerfeministische Sprachidealismus bringt dann eben auch ein Kategorienproblem mit sich. Also die Reflexion über Bezeichnungen kann anstoßen, über Dinge zu stolpern und nachzudenken, ändert aber selbst nichts an ihnen, weil eben nicht das Reden über Dinge die Dinge hervorbringt, sondern das Zusammenspiel von Natur und Gesellschaft. Eine materialistische Herangehensweise bedeutet nun, dass Geschlecht auf Natur basiert, auf der Annahme eines Geschlechtskörpers und einer Triebnatur, sich aber eben im Rahmen einer kulturellen Entwicklung weit über diese natürlichen Voraussetzungen hinaus entwickelt hat und zwar hinentwickelt hat zu einer wesentlichen Stütze der Gesellschaft. Der Unterschied zum Konstruktivismus wäre dann, dass die beiden Momente von Geschlecht, Natur und Gesellschaft, miteinander vermittelt gedacht werden durch eine historische Entwicklung und dass diese Konstrukte Mann und Frau eben nicht irgendwie im luftleeren Raum schweben, von wo man halt nicht so richtig weiß, wo die jetzt herkommen und wo die hinwollen. Und der Unterschied zum Dekonstruktivismus wäre eben die Aussage, dass Geschlecht nicht weggedacht oder weggesprochen werden kann. Mit Universalismus meine ich Folgendes. Aus der Annahme, dass dieses wahnproduzierende Patriarchat eben ein weltweites Herrschaftsverhältnis ist, folgt dann eben auch, dass Frauenunterdrückung ein strukturelles Problem ist, das als solches angegangen werden muss. Also die Feministin Hertha Nagel-Dotschekal hat das mal schön auf den Punkt gebracht mit dem Satz, wir haben es nicht mit einem geteilten Wesen zu tun, sondern mit einem geteilten Problem, was dann so ein bisschen in Richtung gegen diesen Essentialismus-Vorwurf geht, den man ja oft ausgesetzt ist, wenn man dann doch nochmal von Frauen spricht. Dabei denke ich, ist es aber wichtig, halt diese Kritik von Differenzfeministinnen an einem vielleicht zu leichtherzigen Universalismus der zweiten Frauenbewegung einzubeziehen, der eben von der weißen Mittelschicht in den USA und Westeuropa ausging. Also einige aus dieser Sicht formulierten Kritikpunkte stellen sich vielleicht für, was weiß ich, migrantische Proletarierinnen oder Lesben oder Transen oder Frauen mit Kindern nochmal anders dar. Und auch schon individuell variiert ja der Erfahrungshorizont, was die eigene Weiblichkeit angeht. Aber darüber darf eben nicht aus den Augen verloren werden, dass all diesen weiblichen Existenzen das Frausein zugrunde liegt, das im Kampf gegen die patriarchale Unterdrückung als einigendes Moment gesehen werden muss. Wie eben diese Verwilderung der Arbeitsverhältnisse, von denen Scholz spricht, nichts an der kapitalistischen Logik der abstrakten Arbeit ändert, so ändern auch flexibilisierte Geschlechterrollen gar nichts am patriarchalen Charakter der Gesellschaft. Sie verschleiern ihn nur und bei dieser Verschleierung helfen dann dekonstruktivistische Geschlechtertheorien eifrig mit. Wie Gail Rubin, eine kanadische Feministin und Kapitalismuskritikerin, auch nochmal schön sagte, ist das Geschlechterverhältnis gekennzeichnet durch eine endlose Vielfalt und monotone Ähnlichkeit quer durch die Kulturen und die Geschichte. Wenn man diesen strukturellen und globalen Charakter der Frauenunterdrückung verkennt, läuft man Gefahr, zum Beispiel die Verschleierung der Frau, die eben eine patriarchale Machtdemonstration ist, als Freiheitsäußerung zu verkennen, wie es ja bezeichnenderweise Judith Butler immer wieder passiert. Also was eben für eine Einzelne in ihren konkreten Lebensumständen befreiend sein kann, wie der Schutz vor sexueller Belästigung, den das Kopftuch in muslimischen Ländern bietet, vollzieht sich immer unter Anpassung an das schlechte Ganze. Und der Blick nur auf das vereinzelte Individuum kann das nicht wahrnehmen. Ein universalistischer Ansatz birgt des Weiteren die vertragte Situation, dass die Vernunft als eine patriarchale Errungenschaft, die sie historisch eben ist, als Mittel zur Kritik am Patriarchat angewendet werden muss. Also Kritik wie Philosophie, logisches Denken, Wissenschaft sind ja ihrem Ursprung und ihrem Charakter nach männlich rational und Männer haben eben haben aufgrund ihrer Sozialisation bessere Voraussetzungen, sie auszuüben. Ein häufiger feministischer Einwand ist dagegen eben auch, das universalistische Vornehmen sei gewaltvoll, also eine androzentrische Begriffsbildung sei diskriminierend für den spezifischen Einzelfall. Und daher wird sich dann eben auf Ausschlüsse konzentriert, auf Absicherung nach allen Seiten, die es dann irgendwann verunmöglicht, überhaupt noch zu benennen, wenn es dann eben aus Angst vor Diskriminierung irgendwann genauso viele Kategorien wie Individuen gibt. Also was ich damit sagen will, ist auch, Gesellschaftskritik muss eben immer ihren patriarchalen Entstehungskontext reflektieren und darf trotzdem ihren universalistischen Anspruch nicht aufgeben, was in der Tat wohl ein hehrer Anspruch ist. So, also wofür ich mich dann aussprechen würde, wäre, ich habe es meine wertkritisch modifizierte Gleichheitsposition genannt, womit ich meine, dass sich der Feminismus im Hier und Jetzt für die juristische, soziale und ökonomische Gleichstellung von Frauen auf der ganzen Welt einsetzen muss, ohne aber die utopische Perspektive zu vergessen, dass diese Gesellschaft, in der die Frauen ihren gleichberechtigten Platz einnehmen sollen, an sich frauenfeindlich und überhaupt abzuschaffen ist. Also diese Gleichheitsposition entstammt dem bürgerlichen Feminismus, wurde von Vertreterinnen der ersten Frauenbewegung wie Hedwig Dohm, Luise Otto Peters verfochten und eben auch später von Simone de Beauvoir und Alice Schwarze. Allerdings verbleibt er ohne kapitalismuskritische Absicht, wie die Scholz sie vertritt, so bei einer Forderung nach Gleichstellungsbeauftragten, Gender Mainstreaming und so weiter stehen, also fördert nur die Eingliederung von Frauen in den kapitalistischen Produktionsprozess. Darum würde ich halt so einen doppelten Emanzipationsbegriff stark machen wollen. Also erstens eben eine bürgerliche Emanzipation im Rahmen des Bestehenden und zweitens so eine Art utopische Emanzipation, die bestrebt ist, halt die ganze Scheiße abzuschaffen. Also Feminismus muss eben dazu da sein, dass Frauen sich als Subjekt ihrer Geschicke setzen. Und das funktioniert eben nur über Solidarität unter Frauen gegen patriarchale Zumutungen, gegen Isolation und Hilflosigkeit. Mein Fazit ist, dass gerade wenn man das Patriarchat für tot erklärt, dass es dann fröhliche Urstände feiert. Wenn man es eben als Analysekategorie aus der feministischen Theorie entfernt, zugunsten Differenzen politischer Erwägungen, wird die Theorie unfähig, gesamtgesellschaftliche Verhältnisse zu begreifen und zu kritisieren. Sodass dann eigentlich nur noch mit Nancy Fraser zu sagen bleibt, in der Ära des Postpatriarchats werde ich Postfeministin sein und vorher eben nicht. Dankeschön.